Nachdem aber sie dieses Reich nicht mehr leben und nicht sehen durften, werden Schicksal. Wenn mir das Schicksal einmal die Macht übergeben wird, dann diese Kameraden aus ihrem Friedhof herauszuholen, um sie zu vereinen und der Nation wie immer zu zeigen, so wie mir dieser Entschluss immer vor Augen stand, so habe ich ihn nun erfüllt. Damals konnten die das heutige Reich noch nicht sehen, nur ahnen.